Sind wir nicht alle ein bisschen Bushaltestelle? Bist du Bushaltestelle? Wenn wir mit Impulse vor Ort kommen, dann versuchen wir immer rauszufinden, was ist denn das Thema vor Ort? Was bewegt die Mitarbeiter im CVDM und was bewegt die Jugendlichen im CVDM? Und als wir hier in Nöttingen waren, dann ist in der Vorbereitung ziemlich schnell klar geworden, das Thema ist die Bushaltestelle. Die Bushaltestelle, das ist ein Nöttingen Ort, in dem sich die Jugendlichen treffen, um gemeinsam zu chillen, gemeinsam Zeit zu verbringen, mitten im Ort und doch weit weg von Eltern, von Lehrern und von allen Regeln. Freiheit eben. Ich weiß nicht, ob es in dem Ort, wo du herkommst, auch eine Bushaltestelle gibt. Vielleicht ist bei euch nicht die Bushaltestelle, sondern irgendwie die Jettanke, der Park hinter der Post, die Fußgängerzone, der Brunnen bei der Sparkasse oder wo auch immer. Ich weiß nicht, ob du dort bist, ob du jemals dort warst oder ob du mittendrin bist. Aber wir wollten in der Vorbereitung nicht nur über die Leute von der Bushaltestelle reden, sondern wir wollten mit ihnen reden. Und da das nicht irgendwelche Assis sind, sondern das alles Leute sind, die Teil vom CVDM sind und Gruppen im CVDM besorgen, haben wir sie eingeladen. Und sie haben erzählt, was für sie die Bushaltestelle ausmacht. Und das hat uns bewegt, weil das hat bei uns was zum Schwingen gebracht. Auch wenn wir nicht alles, was da an der Bushaltestelle läuft, gut finden. Es gibt doch was, eine große Sehnsucht, die Sehnsucht nach Freiheit, die Sehnsucht nach Gemeinschaft, die Sehnsucht einfach mal so in den Tag reinzuleben. Sich keine Gedanken drum zu machen müssen, was wird morgen sein. Dann haben wir gesagt, hey, das schwingt doch bei uns mit. Das ist nicht irgendwas, was man irgendwie mit Schlag 18 verliert, sondern das ist was, was vielleicht ein bisschen in den Hintergrund tritt, je älter man wird, aber es bleibt da. Und deswegen fand man das spannend. Und deswegen finde ich es toll, dass sich die Jungs und Mädels von der Bushaltestelle überredet gelassen haben, hier im Gottesdienst zu sein. Und ich finde es ein starkes Stück. Und jetzt will ich sie fragen, warum geht denn ihr an die Bushaltestelle? Was geht denn da an der Bushaltestelle? Marius. Bushaltestelle ist einfach nur unser Treffpunkt, wo wir Jugendliche uns halt treffen und dann miteinander reden über Mädels und halt gemeinsam chillen. Okay, und Dennis, was ist denn das Besondere an der Bushaltestelle? Ja, es ist halt so, dass wir da alle zusammen sind und es ist eigentlich der zentralste Ort hier in Nöttingen. Okay, und nur weil es der zentralste Ort in Nöttingen ist, deswegen geht er da auch bei Minusgrade hin oder ist da vielleicht noch ein bisschen mehr? Ja, das ist halt das Einzige, was man so sagen kann, was hier eigentlich so gibt für Jugendliche oder halt was wir sozusagen für eine jugendliche Machtkette hätten. Und ja, es gibt halt nichts Besseres da dafür. Und was, jetzt frage ich nochmal nach. Und was ist das Coole, was ist das Besondere an der Bushaltestelle, was erlebst du dort? Ja, dass man halt so nur ein Kollege ist und eigentlich machen kann, was man will. Und nicht, dass irgendjemand aufpasst oder halt, dass immer die Mutter reinkommt und einen voll labert oder so halt. Okay, Max. Hey, was ist an der Bushalte besser als zu Hause? Ja, ich würde mal sagen, zu Hause, da kann man nicht so viele Leute einladen. Da kann man mindestens 5 oder 7, 8, bei mir zum Beispiel, da passen mindestens nur 5 oder 6 Stück rein. An der großen Grundschule, wie wir es jetzt sagen, Bushaltestelle, da, wenn da 20 Leute dann sind, dann ist das auch viel angenehmer und das breitet sich viel mehr aus. Als wenn man in so einem kleinen Raum hockt und die Eltern nerven einen dann oder die Geschwister oder so. Das ist grundschulisch einfach für uns ein Ort, wo man sich zurückziehen kann, mit seinen Freunden oder so zu reden. Und nicht zu Hause rumzuhocken und Mutter, eine Spülmaschine ausräumen oder sowas. Hey, super, danke Max. So, Patrick, was würdest du dir wünschen für die Bushaltestelle? Wie soll es da weitergehen? Ja, dass wir da halt akzeptiert werden von den allen, die rund um die Grundschule da wohnen. Allgemein die Bürger der Dinge. Also wenn man uns zumindest mal ordnungsgemäß verhalten, dass man dann akzeptiert wäre. Hey, okay, vielen Dank. Macht's gut. Schön, dass ihr da wart. Wir selber? So. Wir sind inzwischen ein bisschen zu alt, um an der Bushaltestelle zu gehen. Wir sind auch alle volljährig, da gibt es dann andere Möglichkeiten. Aber doch. Ja, Bushaltestelle in anderen Orten. Ja, aber doch hat das Thema uns begeistert. Weil wir haben uns da ein Stück weit in unsere eigene Jugend zurückerinnert und haben gesagt, hey, was die uns da erzählen, das ist uns nicht fremd. Sondern wir können das nachvollziehen. Hey, frei sein, jugendlich, aber ein bisschen Rebellion, einfach auch mal dagegen zu sein, Sache anders machen. Und der Jonas und der Johnny, die wollen uns jetzt da erzählen, wie das bei ihnen war, wie so die Bushaltestelle bei ihnen ausgesehen hat und wie das dann alles auch weiterging. Vielen Dank. Jo, hi. Ich darf einen zweiten Part von unserer Predigt machen. Genau. Also wie der Markus schon gesagt hat, ich kann mich auch sehr gut mit denen hier vorne identifizieren. Bei mir war das keine Bushaltestelle, sondern eine Hütte, die wir auf einer Wiese gebaut haben mit einigen Kumpels. Da waren wir so 14 und am Anfang war das super lustig, die Hütte da hochzuziehen und jeden Abend Stockbrot. Und ja, so die Beweggründe haben wir ja in der Vorbereitung und so immer besprochen, was einen dazu bringt, dass man irgendwie, ja, an eine Bushaltestelle geht oder eben so eine Hütte baut. Und das sind einfach, ja, wurde für mich auch nochmal richtig bewusst, dass einfach, dass man da zeigen kann, wie man halt ist oder wie ich damals war, dass man keinen Druck von Schule und Eltern hatte, dass man auch keine Verantwortung irgendwem hat bringen müssen, sondern dass man einfach da war und das war gut so. Und das Ganze hat halt irgendwo, ja, drückt so auch Freiheit aus. Bei uns war das Problem, dass das Ganze nicht irgendwie beim Stockbrot geblieben ist. Wir haben dann angefangen, ziemlich viel Alkohol zu trinken dort und haben recht früh angefangen, dann zu kiffen. Und das Ganze ist ins Chaos ausgeartet. Wir waren dann auch so links aktiv und sind alle mit Iro und Springerstiefel und so rumgerannt, haben eine Menge Scheiß gemacht und ja, haben provoziert und uns ziemlich daneben benommen. Genau. Wir waren damals auch schon auf den Impulse-Gottesdienste, saßen dort nicht ganz so ruhig da, wie jetzt ihr das tut. Wir haben dort natürlich auch, sind wir aufgefallen und das wollten wir auch. Wir haben auch viel Scheiß gemacht. Aber bei mir ist da immer noch was anderes hängen geblieben. Ich habe die Leute gesehen und ja, da war was anders bei denen. Die Atmosphäre beim Impulse, die hat neben allem anderen, hat mich berührt und auch wie wir oder wie die Leute beim Impulse miteinander umgehen, das hat mich, ja, hat mich irgendwo berührt, damals auch. Und als ich mich noch auf die Predigt vorbereitet habe, mit dem Ralf gesprochen habe, da kam das nochmal raus, dass eigentlich die Herzlichkeit im Umgang miteinander, dass eigentlich das mich, ja, mich voll angesprochen hat. Und ja, bei meinen Kumpels, da hat man natürlich auch herzlicher Umgang. Wenn einer krank war, dann ist man da hingegangen und hat den mal besucht. Aber ansonsten war das ja alles ziemlich cool und aufgesetzt und ja, die harten Punks und so. Ja. Und beim Impulse, wenn wir da waren wir halt Außenstehende, haben zwar vielleicht, oder ich habe die Atmosphäre wahrgenommen, aber ich war da nicht drin. Und das hat, ja, das hat in mir gearbeitet. Ja. Zu Hause war es in der Zeit auch recht mies. Ich habe rebelliert, ich habe ja dagegen gearbeitet, gegen die Familienharmonie und habe gelogen und ja, hat ziemlich viel Scheiß gemacht. In der Schule lief es auch doof, ging auf die mittlere Reife dann irgendwann zu und dann merkt man schon das komische Gefühl im Bauch, wenn überall Dreier oder Vierer oder so drinstehen, dann denkt man, oh, irgendwie auch neben der harte Schale oder so, neben dem ganzen Coolsein, geht es einem dann auch nicht runter wie Butter. Und dann waren wir bei der Snow and Fun, die ganze Clique. Und Ralf hat am letzten Abend, hat eine Predigt gehalten zu Petrus, der aus dem Boot steigt. Und da habe ich für mich gedacht, hey, Jonas, du bist in so vielen Situationen jetzt schon aus dem Boot ausgestiegen und hast dein Ding gemacht. Und du bist nicht drin sitzen geblieben, sondern hast ja einen eigenen Weg gesucht. Und probier das doch einfach aus mit dem Glauben. Ja, da habe ich mich dann dafür entschieden. bin dann ins Impulse-Team gekommen und habe halt versucht, den Glauben so zu leben, wie ich ihn bis dahin verstanden habe. Ja, und jetzt stehe ich hier. genau, und bin glücklich, weil ich hier auch die Herzlichkeit, die ich durch Jesus erfahre, auch teilen kann, hier in meinem Hauskreis oder so. Und ja, ich kann sie weitergeben und ich kriege sie entgegengebracht. Und das ist schön, da mittendrin zu stehen. Das, was ich früher beobachtet habe, kann ich jetzt mitleben. Und das war echt, echt Geiles. Ja, auch sonst waren die Auswirkungen recht groß, seitdem ich ja mit Jesus lebe. In der Schule hat sich's bei mir dann ziemlich gebessert. Also ich habe meinen Schnitt, glaube ich, dann auf 2,9 oder sonst was runtergedrückt. Habe eine Ausbildung zum Erzieher angefangen. Die ist jetzt im August beendet. Und das war ja ein riesen Glücksgriff. Ich bin da echt aufgegangen und sehe da auch Perspektive in Zukunft für mich in der Arbeit. Ja, zu Hause hat sich auch vieles geändert. Und ich habe festgestellt, dass ich die beste Familie der Welt habe. Und dass ich alle unheimlich lieb. Und ja, ich habe einen Sinn für mein Leben gekriegt. Ich weiß, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Und und ich kann hinter Werten stehen, die mir was bedeuten und die echt sind. Ich fühle mich angenommen, also wenn ich hier bin oder wenn ich in meinem Hauskreis bin. Und das sind alles Gefühle, die waren damals nicht da oder lang nicht so stark. Ja, und auch für die nahe Zukunft hat mein Glauben und die Arbeit hier im CVJM viel bewirkt. Ich werde jetzt Ende August nach Norwegen gehen und für 10 Monate in einem CVJM mitarbeiten. Ja, und das hätte es alles nicht gegeben, wenn ich nicht damals vor 4 Jahren aus dem Boot ausgestiegen bin und so den Schritt zum Glauben gemacht hätte. Ja, ein Stichwort vom Jonas, an das ich anknüpfen möchte, ist, dass der Jonas gesagt hat, für ihn war das zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben saumäßig wichtig, dass er aus einem Boot ausgestiegen ist. Und an das aus dem Boot aussteigen, da möchte ich dran anknüpfen. Und ich möchte euch eine Geschichte aus der Bibel vorlesen, die uns da zu dem Thema Bushaltestelle eingefallen ist und die mir auch, also für mich große Parallelen da aufweist. Jesus erscheint 7 Jüngern. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne von Zebedäus und 2 andere Jünger waren zusammen. Simon Petrus sagte zu den anderen, »Ich gehe fischen!« »Wir kommen mit!« sagten sie zu ihm. Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot. Aber während der ganzen Nacht fingen sie nichts. Die Situation von den Jüngern war damals so, Jesus war gestorben, der Petrus hatte ihn verraten und die Jünger, die sind davongelaufen. Die haben die Hosen voll gehabt, es war eine richtige Scheißsituation. Die sind da gestanden und haben sich überlegt, hey, alles irgendwie ein bisschen blöd im Moment, was machen wir jetzt? Und haben sich darauf besinnt, hey, wir machen das, was wir schon immer gut gekonnt haben, wir holen uns unser Boot und fischen. Und dann der Petrus sagt es, alle anderen zack hinterher und sie hocken da und fangen eben gar nichts. Die gehen zurück zu ihrem Altbekannten, das was sie schon immer kennen und irgendwie ist ihr Boot, auf dem sie früher immer gemeinsam gewesen sind zum Fischen, auch eine Art Bushaltestelle. Die hocken da, haben ihre Gemeinschaft oder irgendwie eine Art von Geborgenheit, aber jetzt sitzen sie in dem Boot und sie fangen nichts und es passiert nichts. Nichts geht voran. Keine Fische, keine Regung, gar nichts. Die Geschichte geht so weiter. Als die Sonne aufging, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Er redete sie an. Kinder, habt ihr ein paar Fische? Keinen einzigen, antworteten sie. Er sagte zu ihnen, werft euer Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr Erfolg haben. Sie warfen das Netz aus und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Der Jünger, den Jesus liebte, sagte zu Petrus, er ist der Herr. Als Petrus das hörte, warf er sich das Oberkleid über und sprang ins Wasser. Er hatte nämlich zum Arbeiten sein Oberkleid ausgezogen. Der Petrus ist ins Wasser gesprungen. Und das Besondere, was für mich ein sehr eindrückliches Bild ist, ist, dass der vorher nackig war. Der hat sein Oberkleid ausgezogen zum Fischen. Er schnackt in dem Boot gehockt, hat sich schnell da seinen Umhang übergeschmissen und ist ins kalte Wasser rausgesprungen. Das ist sehr wichtig, müsst ihr euch merken, kommt nachher nochmal. Nun zu meiner Bushaltestelle. Also ich will gar nicht mehr so genau drauf eingehen. Ich habe schon abendelang irgendwie von den Erlebnissen erzählt, die ich so in meiner Bushaltestelle damals hatte. Es war in dem Sinn keine Bushaltestelle. Wir haben uns regelmäßig in einem Keller getroffen, bei einem Kumpel von mir. Da haben wir unsere Ruhe gehabt, dem seine Eltern haben nicht viel gesagt. Und wir haben uns da ja wöchentlich oder manchmal auch täglich richtig schön die Birne zugekifft, bis nichts mehr ging. Ja. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, dass in der Zeit, wo das meine Bushaltestelle und meine Zuflucht irgendwie waren, meine Geborgenheit, dass ich da gespürt habe, dass auch ich irgendwann aus dem Boot springen muss, dass es irgendwann mal für mich vorbei ist, diese Zeit in dem Keller da, wo wir uns immer getroffen haben. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich da zu dem Zeitpunkt irgendwie gedacht habe, hey, ich würde mir wünschen, dass die Zeit, so wie sie jetzt ist, dass sie niemals vorbeigeht. Dass es ewig so weitergeht, dass wir immer so ein lockeres Leben haben und so eine coole Gemeinschaft. Das war irgendwie das Absolute für mich. Cooler hätte es gar nicht sein können. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit gemerkt, hey, das geht einfach nicht. Du weißt es doch selber, du kannst nicht ewig so weitermachen. Und irgendwann kam es eben auch dazu, dass ich durch vielerlei Erlebnisse, also zum einen, dass viele meiner Freunde oder ein paar meiner Freunde richtig abgeschifft sind, denen ging es richtig dreckig und ja, einer hat eine Psychose gekriegt und ich habe einfach auch dann irgendwie gesehen, wie das auch voll im Schlechten enden kann, so diese Zeit, in der wir da waren. Und das wollte ich einfach nicht, das war für mich so, das war ein Signal, hey, du musst jetzt mal irgendwie in die Gänge kommen und dein Leben in die Hand nehmen. Und das habe ich dann auch gemacht. Gleichzeitig habe ich mich irgendwie mehr so zu Gott gewendet und habe mehr Interesse am Glauben gefunden. Und da hat sich voll viel bei mir bewegt. Ich habe schon mit 14 einen Job gehabt bei einer Firma. Da bin ich jetzt immer noch. Bin ich im Januar mit meiner Ausbildung fertig. Und da bin ich jetzt insgesamt schon 8 Jahre bei denen. Und in den 8 Jahren hat sich saumäßig viel verändert. Also am Anfang war das halt, ja, da hat man halt Geld gebraucht. Wenn man sich jede Woche schön die Birne zudröhnen will, dann das kostet halt auch Geld. Und das habe ich damals gebraucht und dafür bin ich arbeiten gegangen. Oder um mir andere Sachen zu kaufen. Und mittlerweile ist das ja einer der coolsten Orte, die ich in meinem Leben irgendwie habe. Ich blühe da voll auf in meiner Arbeit. Meine Kollegen sind klasse. Ich mag das voll und ich gehe einfach gern dahin, weil ich gerne arbeite und weil ich das so als ein Geschenk ansehe, dass ich überhaupt arbeiten kann, dass ich fit bin, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht und dass ich da jeden Tag was anderes erleben kann und einfach auch meine Gaben irgendwie da einbringen kann. In meiner Beziehung hat sich auch viel geändert. Ich habe da letztens ist mir voll das tolle Beispiel eingefallen, was das für ein Wandel war. Also mittlerweile bin ich verlobt, das ist mein Verlobungsring. Das hätte ich mir aber vor 3-4 Jahren irgendwie noch nicht träumen lassen. Da war das noch damals so, dass die letzte Beziehung damit geendet hatte, dass ich per Telefon Schluss gemacht habe. Also es ist wirklich sehr ruhmreich. So richtig kleine Angsthase war ich da. Und auch das hat sich gewandelt irgendwie in meinem Leben. Also die Beziehung, die gibt mir voll den Halt und ja, ist ein riesengroßes Geschenk für mich. Seit knapp 3 Jahren bin ich auch im Impulse-Team und habe da meinen Platz gefunden. Das war am Anfang irgendwie ein bisschen schwierig für mich, weil ich da merke, wie man so manchmal aneckt bei den Menschen, die da im Team sind. Und ich habe da aber meinen Platz gefunden und es ist voll die Bereicherung für mich. Aus der Zeit, wo sich so vieles bei mir gewandelt hat, kann man das alles in dem zusammenfassen, dass ich irgendwie mir zu dem Zeitpunkt gesagt habe, ich will Verantwortung für mein Leben übernehmen. Ich will nicht mehr einer sein, der irgendwie so in den Tag reinlebt und ja, da gehört nicht viel dazu, um sich irgendwie mit seinen Leuten zu treffen und da einzukiffen. Aber um irgendwie so vorwärts zu kommen und Ziele sich mal festzustecken in einem Leben, da gehört viel mehr dazu. Ja, und die Verantwortung, das ist das, wo ich irgendwie mich dran festhalte und wo ich auch gemerkt habe, wie wichtig mir das geworden ist in den ganzen Bereichen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich merke, wie schwer das auch teilweise sein kann, dass ich so diese Verantwortung mir so als großes Ziel gesetzt habe. Ich habe vor ein paar Wochen einen alten Freund getroffen, oder ja, ich würde ihn schon noch als Freund bezeichnen. Mit dem habe ich damals, zu der Zeit, wo wir noch gekifft haben, noch richtig viel Zeit verbracht unter der Woche. Fast jeden Tag, von Montag bis Freitag nachmittags, sind wir zusammengeguckt. Und bei dem habe ich am Schluss gemerkt, als ich da aus dem Ganzen ausgestiegen bin, dass der da drauf hängen geblieben ist, dass irgendwie das den immer noch voll festgehalten hat. Und ich hätte mir irgendwie gewünscht zu dem Zeitpunkt, dass ich ihm helfen könnte, dass ich die Verantwortung, die ich ihm gegenüber hatte, dass ich die irgendwie wahrgenommen hätte und zu ihm gesagt hätte, hey, pass mal auf, das ist einfach gefährlich, was du da machst. Ich würde dir irgendwie gern helfen, dass du davon loskommst. Und ich sehe, dass es dir nicht gut tut und ich sehe, wie es mir gut tut, dass ich das einfach loslassen konnte. Und ich habe mich einmal mit dem getroffen und ich habe abends richtig lang mit ihm mich drüber unterhalten, auch über den Glauben und alles Mögliche. Und ich habe ihm damals versprochen, dass ich regelmäßig immer dienstags einmal in der Woche abends zu ihm kommen würde und mich mit ihm unterhalten würde und einfach, ja, da unsere Freundschaft noch irgendwie pflegen wollte, auch wenn wir zwei völlig verschiedene Wege gegangen sind zu der Zeit. Und den zweiten Abend, den gab es leider nicht mehr, weil ich ihn angerufen habe und er zu mir gesagt hat, ja, ich weiß nicht so richtig, ich habe keinen Bock, ich bin müde und so. Nee, ich will heute irgendwie nicht. Und die Woche drauf habe ich mich nicht mehr bei ihm gemeldet. Und ich habe es immer wieder weiter verdrängt irgendwie in meinem Kopf und habe das nach hinten geschoben. Und dann ist mir irgendwann nur noch einmal im Monat eingefallen und ich habe gedacht, ja, was macht der eigentlich? Ah, dem wird's schon gut gehen. Der wird auch ohne mich die Kurve gekratzt haben. Ich bin ja nicht dem sein Vater, ich bin nicht so verantwortlich für ihn. Und vor 2-3 Wochen habe ich ihn wieder getroffen. Und genau das, was irgendwie nicht passieren soll, das ist passiert, dem geht's richtig scheiße. Ich habe den gesehen und sein Gesichtsausdruck, der hat total ein eingefallenes Gesicht und leere, traurige Augen hat er gehabt und hat mir erzählt, wie scheiße es ihm geht, dass er jetzt allein wohnt, dass er noch nicht mal Arbeitslosengeld bekommt und er hält sich jetzt mit so Zeitarbeitjobs über Wasser und muss irgendwelche Betonklötze durch die Gegend schleppen und kann es aber aufgrund von seiner körperlichen Verfassung eigentlich gar nicht. Und das wäre der zweite Zeitpunkt für mich gewesen, wo ich zu ihm hätte sagen sollen, hey, ich will dir irgendwie helfen oder ich will dir helfen, dass du irgendwie die Kurve kriegst und ich habe es schon wieder nicht gemacht. Und ich weiß noch nicht, wo mich das hinführen wird, aber ich hoffe, dass ich es irgendwie mal hinkriege, dass ich auch da in dem Bereich so Verantwortung übernehmen kann für meinen Freund. So zusammenfassend möchte ich irgendwie sagen, dass das so ist, diese Bushaltestellen, die Boote, der Kaffeeklatsch, egal was es für uns ist, das ist voll in Ordnung so, dass das irgendwie gibt und das gehört auch diese Zeit des Kiffens, das gehört irgendwie zu meiner Vergangenheit dazu. Das bin auch ich, das ist ein Teil von mir. Und ich bereue das nicht. Auch wenn nicht immer alles gut gewesen ist, aber ich bereue es nicht, weil es ein Teil meiner Persönlichkeit geworden ist. Aber gleichzeitig ist es so, jeder Schritt von der Bushaltestelle weg oder aus dem Boot raus und auf Jesus zu, ist ein Gewinn für uns. Und die Frage an euch ist, was ist dein Horizont? Wo willst du hin? Was ist deine Bushaltestelle? Das kann eine Beziehung sein, irgendwie so wie bei mir, wo man sich mal dringend drum kümmern muss und es schon lange irgendwie zur Seite schiebt. Das kann eine völlig neue Erfahrung fürs Leben sein, wie beim Jonas, der nach Norwegen geht und ja in was Ungewisses einfach sich reinstürzt und aus dem Boot rausjumpt und einfach mal sich auf das kalte Wasser aufreut. Das kann alles Mögliche sein. Ich denke, jeder von euch, der weiß irgendwie, was da für Dinge euch ansprechen. Und ich möchte euch sagen, bleibt nicht sitzen in dem Boot, zieht euch euer Oberkleid an, weil nackig ist ein bisschen scheiße, und springt aus dem Boot raus. Amen.